Any minute now, the ship is coming in. I'll keep checking the horizon, and I'll stand on the bow and feel the waves come crashing. Ich werde meine Ausbildung im nächsten Jahr beenden und darauf freue ich mich auch sehr. Genau wie ich mich auch eigentlich überhaupt auf das Leben danach freue, weil es hat so ein bisschen was von Loslegen. Ich habe Angst davor, dass manche Dinge sich immer mehr verlieren, dass meine Werte keinen Platz haben und dass der Einzelne weniger wert wird. Don't you understand? I already have a plan. Experten der Zukunft. Über die Möglichkeiten von morgen. Ein Feature von Nora Bauer. Es wirken mit Anne, Daniela, Fatim, Felix, Henning, Jan, Lucy, Marco, Markus, Manus, Merve, Mike, Miriam, Patrick, Raoul, Sebastian und Sarah. I slew the dragon and down this beaten path. Die Generation der Entscheidungsfälle hat es sich seit je zur Gewohnheit gemacht, die Position der Jüngeren zu disqualifizieren. Wir verlangen Gehör, unabhängig von Bildungshintergrund und Lebensumfeld, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe und Religion. Wir sind dran. And you say, be still my love, open up your heart, let the light shine in. Don't you understand? Oh, I already have a plan. I'm waiting for my real life to begin. Ich glaube schon, dass Probleme, die in den 80ern, 90ern erwachsen sind, also versucht wurden zu lösen, aber auf so eine geflickte Art und Weise, also dass man die Probleme nicht wirklich am Kern gelöst hat, sodass man sagen kann, da mache ich einen Haken dran. Sich der Herausforderung zu stellen, das zum Thema zu machen. Was brauchen wir? Was wollen wir? Was will ich? Darauf freue ich mich. Ich glaube nur, dass es einfach eingefahren, festgefahren in gewisser Weise ist. Ich glaube, dass vielleicht in der Generation über mir, dass man sich da schwer tut mit neuen Dingen oder Veränderungen generell. Dass man sagt, es läuft doch so, warum sollte man Dinge ändern? Also wurde einfach zu viel im Moment gelebt. Man selbst zufrieden war, dass die Gesellschaft in dem Moment funktioniert hat und einfach nicht darauf geachtet wurde, wie das, diese Entscheidungen sich später weiterentwickeln würden. Und deshalb gibt es jetzt diese vielen Atomlagen, gibt es Klimawandel, vielleicht ja genau zu viele Autos, und das war da einfach immer Autos gebaut. Wir müssen mobil bleiben, wir müssen erreichbar sein mit Handys und so weiter, und es einfach immer im Moment einfach leben, im Moment alles gut machen, dass es funktioniert. Und nicht vorausschauen, was passiert damit in 50 Jahren, wenn wir so viele Millionen Autos haben und alle fahren damit, was passiert damit? I have traveled to the future and I like what I saw. I saw the mountains and the rivers and the beauty of us all. 'Cause if we want to break free, we can. Wir werden auf unsere Welt mehr aufpassen. Nicht so wie jetzt, jeder darf Auto fahren. Mit welchem Auto, halt Benzin oder Diesel, sondern ich glaube, da werden halt Regeln festgestellt werden, die auch eingehalten werden müssen. Ich hoffe, dass ein Zusammenleben entsteht in einiger Zeit, dass man wirklich nicht mehr daran denkt, oh, der kommt jetzt daher und der nimmt uns diesen Job weg und was weiß ich, sondern dass wir alle wirklich eine Gesellschaft sind und es nicht so starke Differenzen mehr gibt. Ich glaube, dass sowohl die damalige Generation als genauso auch wir viele neue Technologien bekommen, über die wir erst im Nachhinein nachdenken. Also wir benutzen sie erstmal und gucken dann später mal, was das eigentlich für Probleme mit sich bringt. Die Frage wäre eher vielleicht, was können wir jetzt daraus lernen? Also können wir vielleicht daraus lernen, dass wir über Sachen vorher nachdenken sollten, wie wir sie benutzen? Ich denke, dass wir sehr viele Technologien immer noch sehr schlecht benutzen oder falsch benutzen, dass wir sie zum Teil zu viel benutzen, zu wenig benutzen, für die falschen Dinge benutzen. Ich würde es eher sehen, was können wir daraus lernen? Ich wünsche mir natürlich, dass der Materialismus jetzt nicht noch mehr die Überhand gewinnt. Das wäre für mich absolut erstrebenswert. Aber ich glaube jetzt, von ganz alleine aus purem Intellekt wird da niemand sagen, okay, ich verzichte auf materiellen Reichtum, um mein geistiges Glück zu erhöhen. Das ist quasi so Glück, dass man den Menschen erst aufzwingen muss, bevor sie es verstehen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen das Wertschätzen von schönen Dingen verliert. Also die Leute jagen sehr ihren Arbeitsplätzen hinterher, sind sehr darauf bedacht, sich finanziell abzusichern und eben auch diesen Preis, den das fordert, zu zahlen in Form von Überstunden, sehr lange Arbeiten, intensive Ausbildungen, ständige Fortbildungen. Und dann gibt's wieder dieses böse Wort Alleinstellungsmerkmal. Und irgendwie finde ich, ich würde mir wünschen, dass unsere Zukunft mehr in irgendeiner Art gemeinsamen, mit einem Gefühl oder so einem Kollektivbewusstsein endet. Dass man also nicht sagt, was unterscheidet mich vom anderen, sondern was kann ich einem anderen geben, damit eine Verbindung stattfinden kann, was ja letzten Endes auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Die fehlende Ehrlichkeit, sei es von führenden Positionen oder führenden Personen. Aber ich glaube, wenn das nicht angesprochen wird, dass Ehrlichkeit wichtig ist, oder wenn das nicht häufiger angesprochen wird, dann könnte das später ein Problem geben, ja. Sei es in der Politik oder auch im engen Freundeskreis. Nicht so viel Gewalt. Das würde ich dann nicht so ganz tolerieren für meine Kinder. Mehr Zeit, weniger Geld. Naja, im besten Fall, dass wir sagen, hey Leute, wir haben Zeit. Wir selber sind die Zeit. Wir entscheiden eigentlich. Und sich noch mehr zu fragen, was wir fühlen. Man muss einfach nur andersrum denken, wie die anderen Menschen, die nichts haben, wie die denken. So muss man denken und die helfen. Merken wir ja jetzt schon die Ausläufer, dass es knallen wird. Weil dieser Stress für eine große Schicht oder ein großer Teil unserer Gesellschaft zunimmt insgesamt. Und diese ganze Überforderung, sei es Einspielung von Medien, sei es der Stress im Beruf, sei es der Alltag, von A nach B zu kommen. Und wenn man dann eine Familie hat, auch noch unter den Hut bringen. Und man soll überall dabei sein, sonst ist man ja nicht in. Wenn so ein Familienvater nur zu Hause hängt auf dem Sofa mit seinen Kindern, ist ja voll langweilig. Immer jeden Tag das Gleiche machen, immer jede Handbewegung das Gleiche oder immer vom Bildschirm sitzen, irgendwas, ganzen Tag was da reintippen. Kein Individuum mehr sein, sondern irgend so ein Teil von irgendwas, was ganz Großes, wo man nicht sieht, was das ganz Große ist. So jemanden als Schraube da in dieser Maschine sitzt und nicht weiß, was ist eigentlich um mich und was mache ich, was ist meine Funktion. Ich sitze hier, ich mache das jeden Tag, aber ich weiß nicht, wo das hingeht. Was bringt das? Eine gewisse Radikalisierung bei Leuten auch in meinem Alter. Finde ich wahnsinnig beängstigend. Und man fühlt sich auch unglaublich machtlos. Also sei es rechte Radikalisierung oder sogar islamistische Radikalisierung. Wer dann in sowas reingerät, der ist zu Sachen in der Lage, die unverständlich sind und nicht nachzuvollziehen sind. Ich kann mir vorstellen, dass sich da Sachen entwickeln, unter der auch die gesamte Gesellschaft in Deutschland sich echt nochmal mit auseinanderzusetzen hat. Sei es wirklich mal ein Anschlag, der passiert, oder auch wirklich nach wie vor zu viele Morde tatsächlich durch Rechte. Da müssen sich wirklich mal welche zusammentun und gemeinsam auch mal laut sagen, so jetzt aber jetzt so nicht weiter. Jetzt hört uns mal zu und werdet euch klar, was eigentlich wichtig ist. And if we want to break free, we can. And if we want to play music, do it now. And praise the moon, the mountains, and the sun. And praise the moon, the mountains, and the sun. Ab 2030 könnte sich das schon langsam verändern, dass es hier einen Rückschritt gibt, auch was das Sozialsystem anbelangt, einfach, dass Krankenversicherungen und all sowas irgendwie wirklich deutlich schwieriger wird, so, und weniger staatliche Finanzierung da dann drin stecken wird, dass es dann noch mehr auf Privatsolvenzklientel ausgelegt wird. Ich denke mal, jetzt, es wird mit Sicherheit wieder Aufstände oder Streitigkeiten deswegen geben, aber wirkliche Kriege, denke ich mal, wird es nicht geben, da man das unterdrückt kriegt. Es gibt in Unternehmen Teilbereiche, das nennt sich Business Intelligence oder Data Mining. Das heißt, man untersucht große Datenbestände und versucht, auf diesen Datenbeständen irgendwie Schlüsse zu ziehen. Ein gutes Beispiel ist Amazon. Wenn Sie bei Amazon Belletristik, einen Sci-Fi-Roman gekauft haben, dann weiß Amazon relativ schnell, was Sie so gerne lesen. Und dann kann man dann über Ihren Herkunftsort oder so dann schnell darauf schließen, was haben andere gekauft, und würde ihnen wahrscheinlich ein Buch empfehlen, was sie wahrscheinlich auch mögen werden. Und das ist ja interessant, wenn der Staat auch so eine Wissensbasis hat, so eine Datenbank mit ganz vielen Informationen. Die können natürlich auch kreuzgekoppelt analysiert werden, sodass man dann auf einmal Vorhersagen machen könnte, wie sich das Volk verhalten würde, könnte. Dann könnte man das ja auch noch ganz anders kontrollieren. Dass Ressourcen nicht unendlich sind, das ist was, was wir, denke ich, auch begriffen haben. Dass wir nicht von einem ständig wachsenden Wirtschaftspotenzial ausgehen können. Dass wir lernen müssen, uns selber zu begrenzen. Ich würde sagen, dass wir daraus lernen, dass Menschen mehr mitgestalten sollten. Also, dass auch eine parlamentarische Demokratie, wie wir sie gerade haben, Fehler machen kann. Und dass wir auch, glaube ich, an einem Punkt sind, wo wir uns mal erlauben könnten, Alternativen auszuprobieren, dass wir sozialer leben sollten, als wir es jetzt tun. Mit den Lebensmitteln und so, das mit dem Grünzeug, das wird ja dann alles chemisch oder so komisch hergestellt. Da wird man doch, glaube ich, mal nicht so viel gesünder leben, eher so mehr dickere Kinder oder so auf der Welt vielleicht, weil die auch wenig Sport dann treiben und viele Katastrophen ja natürlich auch mit der globalen Erwärmung und mehr Inseln zum Beispiel, weniger Land. Sonst wären wir einfach absolut überschwemmt von Bangladesch und Indien und China, dass man dann auch wirklich auch auf keiner Ebene irgendwie auch noch mithalten kann. Angst ist definitiv, dass irgendwann, ich sage jetzt mal China als plumpes Beispiel, irgendwann die Welt regieren wird und wir alle nur noch chinesische Lebensmittel essen müssen, weil wir es einfach selber nicht mehr genug produzieren. Also China wird immer größer und wird irgendwann die Macht haben. Die werden USA überholen und auch Europa. Und dann kann man sich da irgendwann nicht mehr gegen wehren und dann muss man das essen, was die anbauen. Also wenn man sich den Luxus nicht leisten kann, im eigenen Garten sein Gemüse anzubauen, das ist alles hoch belastet. Ich glaube, das wird eine Aufgabe von uns sein, auch in Bezug auf größere Schulden, die Deutschland macht. Und dadurch vielleicht auch mehr Leute, die weniger Geld haben und dadurch mehr Unmut und dadurch mehr Suche nach Halt und dadurch auch wieder dann mehr Gruppen, die einen Sachen lehren, die eigentlich vielleicht sogar ein bisschen fast Gehirnwäsche sind, ja, darauf aufmerksam zu machen und da vielleicht was zu ändern. Es ist ein komplett falscher Ansatz einer Stadt zu sagen, wir schließen ein Bürgerhaus, um daraus vielleicht aus einer Immobilie mehr Geld zu machen, weil wenn dieses Bürgerhaus nicht mehr ist, dann fällt für ganz, ganz viele Leute ein ganz wichtiger Lebensinhalt weg. Und damit meine ich nicht nur Künstler oder Musiker, die da proben, sondern ich meine vor allen Dingen die Menschen, für die das der einzige Zugang zu Kunst, Literatur, Musik oder aber auch Bildung ist. Man findet dort echt Menschen von 1 bis 100 Jahren. Und für alle gibt es ein Angebot. Und ich verstehe nicht, mit welcher Begründung man überhaupt in Erwägung zieht, so einen Laden dicht zu machen. Ich habe immer das Gefühl, es geht der Stadt, den Politikern darum, zu sparen und gleichzeitig bringt man ganz viel Geld auf für Dinge, wo ich denke, genau das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nicht alles fünfmal. Warum nochmal irgendwie Grundstücke, Ebenen, um dort wieder irgendwelchen Firmen zu erlauben, riesen Gebäude hochzuziehen? Es geht immer um Profit. Und ich glaube, Davon haben wir nichts, von diesem Profit. Urban Agriculture, ich denke, dass in der Zukunft ist das sehr beliebt. Also es werden viel mehr Leute machen. Einfach erstens ist es schön, grüne Häuser zu haben, eine Dachterrasse zu haben. Und ich denke mal, die Leute wünschen sich das auch immer mehr. Je größer die Städte werden, je kleiner die Parks, desto mehr wächst das Bedürfnis nach Natur, nenne ich es jetzt mal. Also man will nicht immer wieder raus in die Suburb fahren oder was auch immer. Man macht sich lieber seinen eigenen Garten an seinem Hochhaus. Und dann kann man natürlich auch Bienen dort haben. Man baut sich seinen Garten dann im Kleinen. Ist aber auch, glaube ich, eher ein Luxusproblem. Also das sind eher die, die Geld haben und die sich auch darüber Gedanken machen vor allem. Was wir, glaube ich, viel mehr brauchen, ist mehr Grün. Wir brauchen mehr Kita-Plätze. Wir brauchen bessere Betreuung von alten Menschen. Wir brauchen einfach ein Land oder einen Staat, der wirklich da ist. Und vor allen Dingen brauchen wir weniger Bürokratie. Also es ist nicht mehr so, dass wir so viel Arbeit einfach haben, dadurch, dass vieles maschinisiert wurde, dass alle voll beschäftigt sind, dass wir darüber nachdenken können, Arbeitszeiten zu verkürzen. Niemand möchte wirklich viel arbeiten, jeder möchte ein bisschen arbeiten. Das wäre was wunderbar funktionieren würde. Vielleicht kann sowas besser klappen, wenn mehr Leute mitdenken und mitentscheiden. Das ist natürlich ein Prozess, dass Menschen auch erst lernen müssen, dass sie etwas zu entscheiden haben. Aber es wäre ein wunderbarer Prozess. Vielleicht könnte man das lernen. I have traveled to the future, 'cause I build a time machine. A thousand buttons and just one scene, but I'll take you if you want. 'Cause if you want to break free. Diese Grundangst, dass man irgendwann mal nicht mehr genug hat, dass man irgendwann kein Essen, kein Trinken, kein Dach über dem Kopf hat, das sind ja diese tierischen Urängste, die wir haben, die wir, indem wir das mit Geld gekoppelt haben, jetzt meinen, oh Gott, wenn wir mehr Geld haben, dann sind wir sicher. Und davon müssen wir halt los. Das können wir heute tatsächlich erstmals erreichen, weil wir eine Produktion haben oder eine Technologisierung erreicht haben, die mehr produziert, als wir brauchen. Wir müssen es nur anders verteilen. Und wenn wir das schaffen, diese Verteilung umzugestalten, dann wird auch der Anreiz eines einzelnen Menschen wieder zurückkommen. Das, glaube ich, ist auch das natürlichere menschliche Empfinden. Also die Wertschätzung anderer Menschen ist eigentlich wichtiger als der Besitz. In meiner Wunschzukunft trifft man Entscheidungen nicht in erster Linie aus Geldgründen, sondern man fängt bei Menschen wieder an und guckt, was braucht der Mensch. Nicht einfach irgendwie Leute links liegen lassen, sondern sagen, kommt, lass uns mal ins Theater gehen. Das ist nicht doof und langweilig. Dann gehen auch ganz viele, glaube ich, mit einem Lächeln wieder raus. Vielleicht braucht das Ganze mal so ein, wie nennt man das? Update. Man müsste sagen, jetzt kommt richtig frischer Wind und das als modern darstellen. Das ist jetzt hip und in, so müsste das kommen. Die in den armen Ländern zum Beispiel, die kriegen ja fast nie genug Chancen, um sich weiterzuentwickeln oder zu bilden. Ich denke, weil dass es weniger Arme geben wird, weil die vielleicht in Zukunft, wenn es so sozialer wird, überall auf der Welt, auch dann die Chance bekommen, zur Schule zu gehen oder richtige Arbeit mit Versicherung und so bekommen. Wenn die Welt sozialer so wird und überall diese Arbeitslosenversicherung oder Schulpflicht oder so gibt, dann glaube ich mal, dass es weniger Arme geben wird. Wenn jetzt zum Beispiel die aus der dritten Welt auch ordentliche Berufe lernen könnten, dann müssen die Menschen halt in Europa mal selber ihre Turnschuhe herstellen oder sowas. Das ist dann, fände ich schon gerecht. Nachdem wir sesshaft wurden, nachdem wir gemerkt haben, es gibt Mangel, weil wir unglaublich viele wurden, es gibt Krankheiten, es gab die Kirche, die alles verboten hat, und dann haben wir die Industrialisierung, das Geld eingeführt. In dieser ganzen Geschichte haben wir uns immer mehr darauf geeicht, dass es eigentlich nur um Besitz geht. Und unsere ganzen anderen ursprünglichen Triebe, zum Beispiel auch Naturverbundenheit oder den Respekt vor unserem Planeten, die haben wir damit einfach unterdrückt. Ich würde gern solche Gesetze machen, halt, dass die Menschen ein bisschen Geld ausgeben für andere Menschen, die nichts zum Essen haben, die nichts zum Anziehen haben, die kein Zuhause haben, die unter einer Brücke leben und erfrieren. Ja, genau, das sowas würde ich gerne ändern, so ein Gesetz, dass jeder irgendwie mitpackt und andere hilft. Wenn man heute jemandem Geld zeigt, dann kriegt er einen Dopaminausschuss, als hätte er eine Droge genommen. Und davon müssen wir halt weg. Das ist, wir führen uns ja dauerhaft in einen Rauschzustand. Und wenn wir es schaffen würden, von allen Drogen, die die moderne Gesellschaft hat, und da ist Geld auch eine, wenn wir davon wegkommen, dann wird auch wieder Wertschätzung für andere Leute und Verhandlungen wichtiger. Und dann schaffen wir es wahrscheinlich auch, und die Chance besteht, dass sich das noch mitkriegt, dass wir einen kompletten Umschwung haben. Da haben wir nicht nur eine Energiewende, sondern auch eine Wertewende, eine Arbeitswende. Und das halte ich halt für vonnöten, und da sehe ich halt auch im Internet unglaubliche Chancen. Weil ich kann jetzt zum Beispiel sagen, oh, das gefällt mir, was der da tut. Man macht die Beobachtung, dass sich im Moment irgendwie eine andere Form von Demokratie bildet. Man hat das bei den arabischen Konflikten gesehen, dass halt Menschen ihre Meinung plötzlich übers Internet tauschen und sich zu einem Kollektiv zusammenfinden und halt Widerstand leisten. Und das trotz Unterdrückung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch prägend für meine Generation, die Facebook-Generation, dass wir halt irgendwie eine andere Form von Vernetzung haben mit anderen Menschen und ganz anders Meinungen austauschen. Und dadurch entsteht ja eine gewisse Macht, weil ich finde schon, dass Menschen in der Masse Macht entwickeln und Dinge verändern können. Zukunft sieht aus, dass unsere Kinder uns auslachen werden, wenn wir ihnen erzählen, dass wir jeder mal ein eigenes Auto hatten und jeder einzeln in so einem riesen Auto umhergefahren sind und das so und so viel Sprit gekostet hat. Da werden die uns auslachen für und werden sich fragen, wie geht das? Also ich könnte mir Bürgersteige vorstellen, die quasi wie Rolltreppen sind, nur dass man stehen bleiben kann, dass man eben andere Dinge noch erledigen kann, weil Zeit unglaublich kostbar ist, dass man in so einer sehr komische Art und Weise geht, um Zeit zu sparen. Und dass dem Menschen selbst eigentlich auch so eine Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und zur Regeneration dadurch auch genommen wird. Wenn ich Kinder habe, glaube ich nicht, dass es so schön wird. Ich glaube mal nicht, dass sie so richtige Freunde haben werden, wegen dem Internetzeug, da so sozialen Netze und so. Da werden die, glaube ich mal, eher mehr Zeit verbringen und ob die dann überhaupt noch so Freunde haben werden. Ich glaube mal, alle werden dann sozusagen so egoistisch und so, wollen nichts teilen, weil denen das alles zu wertvoll ist, die ganzen Spiele und Sachen halt, was die da machen werden. Bundesministerin von der Leyen hat die große Zahl jetzt and praise the moon in the mountains and the sun. Also alles wird vielmehr noch globalisiert, also dass man mit einem Fingerschnips irgendwie jemand anderes sofort erreichen kann, der vielleicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt sitzt. Und dass auch viele geschäfts- und politische Dinge sehr viel schneller abgewickelt werden, weil alles in der Bewegung bleiben muss. Und ich glaube auch, dass die Freizeit viel weniger werden wird. Das ist einfach immer, weil man immer in Konkurrenz mit anderen Ländern, wie zum Beispiel jetzt Japan oder China, die haben fast kein Wochenende. Dass das alles einfach schneller und kompetitiver, glaube ich, sein wird. Jeder wirtschaftet nur noch für sich selbst, denkt nur noch an sich selbst. Und dieser sozialistische Gedanke, der bei uns in Ostdeutschland noch ein bisschen mehr vertreten ist, geht immer weiter zurück. Und das ist sehr schade. Und wenn ich meine Kinder in so eine Welt setze, ist es auch sehr schade. Ich glaube, das wird noch schlimmer werden, in dem Sinne, dass wir vielleicht gar nicht mehr das Haus verlassen müssen. Ich könnte mir sogar wirklich mittlerweile vorstellen, dass wir uns wie Matrix einfach in irgendeine Kapsel legen und unsere Geschäfte von dort aus zu erledigen, weil wir müssten ja irgendwann nicht mehr aufstehen. Bestimmt werden Häuser fliegen oder vielleicht durchsichtig oder so. Und ich glaube, wir Menschen werden alles so kontrollierbar, sozusagen alles von Technik. Man muss sich nicht irgendwie bewegen, damit man andere Leute sehen kann beziehungsweise mit ihnen kommunizieren kann. Man hat keinen menschlichen Kontakt, so halt Gesicht zu Gesicht, wie wir gerade so hier sitzen. Ja, das finde ich halt dabei das Schlechteste. Und voll die komischen Anzüge tragen werden, weil die Atmosphäre vielleicht nicht so schön wird und alles nur dreckig sein wird. Ich glaube, wir werden nicht so mehr achten auf die Welt, sondern wir alles einfach alles total durch Technik ersetzt. Alles grau, keine Farbe mehr. So stelle ich mir die Welt vor. Rein wirtschaftlich könnte sich das einfach so verlagern, dass wir plötzlich viel, viel ärmer werden und andere dafür reicher werden. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir immer mehr Probleme ökologisch bekommen, dass wir vom Klimawandel Probleme bekommen, dass sich herausstellt, dass immer mehr Gewässer, Boden, was auch immer so belastet ist, dass man davon sich eigentlich nicht mehr ernähren kann. Das könnte theoretisch alles passieren. Da ist auf jeden Fall Zeit, das, was uns am knappesten wird. Ich merke das auch selber mir. Je digitalisierter mein Leben wird, desto weniger Zeit habe ich. Obwohl ich meine, ich fange Zeitplaner an oder spare Zeit und dabei wird es weniger. Wie bei Momo. Ja, da müssen wir uns auch noch was überlegen. Das steht natürlich in absolutem Widerspruch zu dem, was ich eigentlich auch immer noch gut finde, dass wir mehr Informationen haben. Wenn wir gleichzeitig durch diese Informationsfülle das eigentlich Wichtigste, was wir haben, Zeit, dass wir das verlieren. Die Leute im Pflegeheim oft, wie die da liegen. Am liebsten würde man sich eine Giftkapsel um den Hals hängen. Wenn man es noch irgendwie kann, drankommen kann, dann würde man sagen, ich mach Schluss irgendwie. Also wirklich. Also wenn ich einen alten Mann zurückbringe ins Pflegeheim, wie das vorgestern der Fall war, und ich komme dann da rein und dann ist da eine Notbesetzung für 6 Etagen nachts. Ich möchte da nicht liegen. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Also da veröden wirklich Menschen in Heim. Und das wird ja jetzt erstmal noch schlimmer. Die Hochzeit kommt ja noch mit der Generation, die dann pflegebedürftig ist. Ich möchte tatsächlich mehr das Gefühl haben, dass wir in einer Demokratie leben. Das heißt für mich auch, jede noch so winzige Entscheidung mitbestimmen zu dürfen. Vertreter zu wählen, ich meine Parteien und so, das ist ja nichts anderes. Ne? Man wählt eine Richtung. Aber wenn man dann sieht, wohin so eine Richtung auf einmal sich dann wendet und welche Richtungen dann eingeschlagen wird, dann ist man schnell enttäuscht und in 4 Jahren wählt man dann eine andere Richtung und da passiert das Gleiche. Wenn wir es so schaffen würden, die Jugend zu politisieren, dann würden auch wieder mehr jüngere Einflüsse und mehr zeitgemäßere Einflüsse, nicht das jetzt ganz krass mal einfach so, würden in die Entscheidungsfindung, in die gesamtgesellschaftliche Entscheidungsfindung halt mit einbezogen. Gerade im IT-Überwachungsbereich, also im IT-Bereich, dass die Leute, die da Entscheidungen fällen, welche Gesetze kommen, welche Prozesse gefördert werden und so, die haben gar keine Ahnung von der Technologie. Dafür brauchen wir die Leute, die das nutzen und das sind primär in den technologischen Bereich sind das halt die jüngeren Leute. Ich verstehe nicht, warum Staaten Militär haben. Ich will gar nicht wissen, was so ein blöder Jet kostet oder so ein Flugzeugträger oder was wir da alles haben. Wir befinden uns nicht mehr in der Situation, dass wir uns in der Form verteidigen müssen. Deshalb fände ich, dass eine dieser Lösungen wäre einfach radikale Abrüstung und zwar aller Staaten. Dass man vielleicht einfach anstatt einem Jet zu bauen, das in Kitas investiert. Das war 13. Die internationale Gemeinschaft. In my backyard. knapp 60 Millionen. Einfach andere Arbeitszeitmodelle, dass man vielleicht die Vollzeit von 40 auf 30 Stunden, auf 20 Stunden reduziert. Das kann ja auch schrittweise passieren. Dass vielleicht Leute sich einen Job teilen, dass der eine morgens, der andere abends arbeitet oder einer im Sommer oder im Winter. Da sind ja ganz viele Möglichkeiten denkbar. Also ich denke, dass man nie aus den Augen verlieren sollte, dass eigentlich das Ziel ist, dass die Menschen glücklich sind oder dass es den Menschen gut geht. Und dass das unser einziges Ziel ist und dass wir probieren sollten, nicht zu viele Umwege zu machen, weil man dann oft das Ziel aus den Augen verliert und plötzlich an Dingen arbeitet, die eigentlich gar nicht mehr für das Endziel nützlich sind. Wir wissen, der Markt wächst nicht mehr. Das heißt, jedes Unternehmen nur noch das Ziel hat, Marktanteile zu vergrößern, weil das kann letztendlich ja auch nur, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll, dann bleibt ein Unternehmen übrig und dann. Das heißt, wir müssen grundsätzlich auch unser Wirtschaftsmodell ändern. Im Bankenbereich Zinsen oder sowas, das ist jetzt vielleicht ein sehr heikles Thema, aber Zinsen an sich sind ja schon, das sorgt dafür, dass jemand, der Geld hat, noch mehr Geld kriegt, ohne dass er was tut und jemand, der weniger hat, noch weniger kriegt. Es gibt vielleicht Bereiche, in denen das Sinn machen kann, aber nicht für eine Gesamtgesellschaft und gerade nicht, wenn das zu so riesigen Geldanwachsmodellen führt oder so zu so Geldschöpfungsprozessen, wie wir sie heute haben, das führt voll vor die Wand. Und im Wirtschaftsrecht, im Steuerrecht, da müssen halt solche Veränderungen ganz massiv halt eintreten. Es herrscht zu wenig Gleichheit, zu wenig Gleichberechtigung. Es geht, glaube ich, um die Verteilung. Die schon ganz reich sind, die wollen einfach nur mehr. Ich weiß nicht so genau, was passiert, wenn wir weiter so machen wie bisher, indem wir Gelder benutzen und Gelder leihen und mit Schulden arbeiten, die ja irgendwie eigentlich nicht existent sind. Also das ist ja irgendwie vorprogrammiert, dass es irgendwann mal zusammenfällt. Man muss eigentlich auch denken, was danach kommt. Also wie die Menschen leben werden, was für Fehler wir machen. Das können wir auch irgendwie auch denken, wie wir es besser machen können, damit die Menschen, die nach uns kommen, gut leben können und alles mitbekommen können, was wir jetzt bekommen. Ja, zum Beispiel jetzt haben wir Natur und alles und bestimmt jetzt in der Zukunft, wenn die Kinder keine Natur kennen oder sowas werden die bestimmt nicht mitbekommen, wenn die Welt so weitergeht. Wenn man sich mal vorstellt, wir spülen mit Trinkwasser unser Klo. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass so viele Gegenden auf der Erde überhaupt kein Wasser haben, keinen Zugang zu Wasser. Oder wenn man dann im Fernsehen sieht, dass Menschen aus Pfützen trinken müssen, was absolut dreckiges Wasser ist. Und wir spülen mit unserem tausende Euros aufbereiteten Wasser unsere Toiletten. Das ist einfach so sinnlos. Und ich hoffe, dass da bald ein Umschwung kommt. Also dass man, was weiß ich, Regenwasser nutzt oder Brauchwasser gibt es ja schon Modelle für. Und nicht mehr 10 Liter im Klo runterspülen, sondern eben es reichen ja 1,5 Liter. Und es ist auch so bescheuert, dass die meisten Menschen auf der Erde gerne so eine Flush-Toilette hätten, einfach als Luxusgegenstand. Aber wenn man sich eine goldene Toilette bauen würde oder sich mit Geldscheinen den Po abwischt. In der modernen Fleischproduktion, also das, was wir da an Massen herstellen, um das herzustellen, füttern wir zum Beispiel Wachstumshormone und Antibiotika. Und das, was wir dem Fleisch da füttern, gerade an Wachstumshormonen, das landet ja letztendlich auch im Magen der Leute, die das Zeug essen. Und meiner Meinung nach werden unsere Kinder früher groß, werden früher biologisch erwachsen. Und das passiert ja nicht durch Zufall. Das passiert, weil unsere Kinder Wachstumshormone essen. Und weil unsere Kinder Plastik konsumieren, was ebenfalls auf den Organismus auswirkt. Und diese Entwicklungen sind so offensichtlich und trotzdem reagiert da niemand drauf. Das ist erschreckend. Und da brauchen wir ebenfalls einen enormen Wandel. Dass die Autos nicht mehr so teuer werden wie früher. Also die Materialien zum Beispiel. Dass sich eigentlich jedermann ein Auto leisten kann. Weil mittlerweile braucht man wirklich ein Auto, um Sachen erreichen zu können, zum Beispiel einkaufen oder Urlaub fahren, das geht ohne Auto nicht mehr, weil alles viel zu teuer geworden ist. Fliegen, alles zu teuer. Dazu gehört natürlich dann auch wieder, dass man das Straßennetz noch ausbauen würde, also größere Straßen bauen würde, damit man halt dann wirklich nicht in den Stau kommt oder Probleme hat, mit dem Auto irgendwo hinzukommen. Ja, ich sag mal, Bäume oder Grünflächen, ja, ich weiß nicht, ob die heutige Menschheit das so für wichtig empfindet, als Straßen, dass sie überall hinkommen. Ich glaube, es werden noch mehr Katastrophen geben. Und zum Beispiel gibt es Kinder in Afrika, Indien oder so, die halt verhungern. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, dass noch mehr Kinder werden, die verhungern werden. Und ich glaube nicht, dass das weniger werden, sondern mehr. Also eher Krieg ist das, was mich, wenn ich an Zukunft denke, am meisten beschäftigt. Die Situation Nordkorea, Iran, Syrien. Weil ich merke einfach oft, dass eigentlich nicht viel fehlt, damit etwas Schlimmes passiert. Die finanziellen Probleme von anderen Ländern, zum Beispiel auch Griechenland oder so, das wäre schon so ein Ding, was gelöst werden muss. Weil so verschwenderisch wie im Moment kann es einfach nicht laufen. Dann müssen die anderen Länder auch schon wieder dann irgendwie Geld dafür geben und irgendwann gibt's dann, hat man kein Geld mehr. Dann muss das jeweilige Land gucken, wie es wieder an Geld kommt über die anderen Länder. Oder seinen Besitz, seine Grundfläche oder sowas an ein anderes Land verkaufen. Aufbau der Sicherheitskräfte müsse auf der Unabhängigkeit der Leute kämpfen. Ziel sei es zudem, die 2016 Wahlen abzuhalten. Das ist der Situationsbeginn. Bei der Konferenz in London waren Vertreter der Sicherheitskräfte. Der brasilianische Diplomat Azevedo soll neue Diplomaten. Immer wenn ich an die Zukunft denke, habe ich so eine zwiegespaltene Meinung. Also ich kann mir einmal sehr viel Positives vorstellen oder auch, dass es irgendwie sehr negativ weitergeht. Also natürlich so Sachen, dass die Wirtschaft sehr viel Entscheidungsmacht hat, dass es viel um Geld geht. Natürlich gibt es auch so Sachen wie, dass man Angst hat vor China und so weiter. Wenn das wächst, wenn die sich weiterentwickeln, wenn die dieselben Ansprüche entwickeln wie wir. Dass es da Probleme geben könnte, dass es Kriege geben könnte. Sowas kann natürlich alles passieren. Letztendlich liegt das ja in unserer Macht. Also was machen wir daraus? Wie schnell erkennen wir vielleicht, dass wir im Moment auch auf Kosten von anderen Leuten leben? Dass man sich dann nicht wundern muss, wenn irgendwie davon was zurückkommt? Gewisse Ressourcen erschöpfen sich. Und ich denke mal, wenn das dann sich auch wirklich auf unsere westliche Zivilisation auswirkt, dann denke ich, ist man sich selbst der beste Freund und dann wird sich das auch noch mal mehr in diese Richtung entwickeln. Irgendwann, wenn es nicht anders geht, steuert es auf Fressen und Gefressen werden zu. Die ganzen Differenzen, die es schon allein im Nahen Osten gibt, die es in Griechenland gibt, die es in Spanien gibt, weil es ist nicht einfach weit weg, es ist wirklich nur ein paar hundert Kilometer entfernt. Und was mich noch mehr besorgt, ist die Tatsache, dass es da wirklich um Menschenrechte geht. Und man sieht es halt in Israel, man sieht es in Tibet, man sieht es in ganz vielen Ländern der Welt, dass es passiert und dass es das schon immer gab. Die ganz platte Vorstellung, dass auf einmal kein Wasser mehr aus unseren Hähnen fließt. So, ich glaube nicht, dass ich das erleben werde. Ich hoffe es nicht. Ja, was macht das mit uns? Wenn das in keinem Laden mehr verfügbar ist, ja, dann wird man Wasser suchen und man wird wissen, wo es ist und man wird sich darum streiten, weil man sich nicht einig wird. So, Strom, Öl, Wasser, was weiß ich was. Es gibt ja auch so eine Geschichte von so zwei Nachbarn und der eine wirft einen Apfel zum Nachbarn und schaukelt sich immer weiter hoch, bis sie auch so einen imaginären Atomkrieg anfangen. Dass das so genau dieses ist, dass Menschen anfangen, sich zu streiten, dass sie gegenseitig immer höher schaukeln, bis psychologisch auch irgendwie die Selbstvernichtung nicht mehr das Schlimmste ist. Hauptsache, man nimmt den anderen mit. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo ein Atomkrieg passieren könnte. Das heißt, dass jemand, der die Macht dazu hat, einen Atomkrieg zu führen, sich so weit gekränkt fühlt oder so weit geärgert fühlt, dass ihm egal ist, ob er selber mit untergeht oder nicht. Ich glaube, den nächsten Krieg würden wir, glaube ich, eher aus Ressourcengründen halt führen, weil eben zum Beispiel das Öl wirklich knapp wird und noch keine wirklichen Alternativen dazu herrschen und dass man eben vielleicht auf die Idee kommen kann, dass diese Vormachtstellung, die wir jetzt einfach haben, mit diesen Ressourcen verknüpft ist und dann diese Vormachtstellung nur eben aufrechterhalten werden kann, wenn wir auch weiterhin diesen Zugang zu den Ressourcen haben. Der Staat wird ja schon kontrolliert von der Wirtschaft. Wir sorgen ja für die Konjunktur, für Arbeitsplätze und somit halt auch für die Steuern, die einzigen Einnahmen des Staates. Das heißt ja, der Staat ist schon abhängig von den Unternehmen. Und dann gibt es mit Sicherheit Unternehmen oder Branchen von gewisser Größe, die dann auf einmal einen gewissen Einfluss entwickeln. Und damit ist man dann ganz schnell bei solchen Szenarios. Im Laufe der Geschichte ist immer so ein Phasenfehler machen und dann irgendwann sagt man, so geht's doch nicht. Und dann wird es dann wieder besser und dann ist es wieder fast zu gut, sozusagen. Und dann schwingt das wieder um und geht wieder bergab. Aber ich denke, das tachiert sich immer irgendwie so. Ich glaube, jetzt sind wir so kurz vorm zu gut. Das zu gut kommt noch, würde ich sagen. Also es ist noch nicht erreicht. Also es gibt immer noch verschiedene Schwierigkeiten auf der Welt. Und das wird jetzt noch irgendwann, glaube ich, besser, bis es dann zu gut wird und dann vielleicht wieder so ein Umschwung kommt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Dass sie sehr schnell sein wird, glaube ich. Dass Dinge, die vorher Tage gedauert haben, in Sekunden ablaufen werden und das eben auch auf Denkprozesse Rückschlag haben wird und dass im schlimmsten Fall wir davon überlastet sind. Ich sehe jetzt irgendwie so Schläuche, die überall in irgendwelche Körper reingehen, dass wir einfach abhängig sind von gewissen Dingen und dass dann so symbiotische, putzerfischartige Wesen dabei entstehen, die irgendwie noch an andere Geräte angeschlossen sind. Und da möchte man eher der sein, der die Geräte kontrolliert und verkauft, als derjenige, der dann wirklich darauf angewiesen ist. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft dann nicht mehr in arm und reich unterscheiden wird, sondern eher in kontrollierend und so eine Art ausgeliefert sein. Ich habe letztens irgendwas über Sklaventum gelesen und der Verfasser dieses Berichts meinte am Ende, dass diese Welt ja auf dem Sklaventum begründet ist und dass sie irgendwie versuchen muss, dieses System dann natürlich aufrechtzuerhalten. Ich glaube nicht, dass die gesamte Welt irgendwann industrialisiert sein wird oder dass es immer ein Gefälle geben wird, glaube ich. Weil ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es ist wie so ein System, in dem wir leben und das gestaltet sich so, wie es ist zurzeit. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich an manchen Stellen kippt. Man sieht das ja zum Beispiel im Moment an China. Die Wirtschaft von China wird immer mächtiger und die haben auf einmal immer mehr zu sagen. Und machen der ehemals mächtigsten Volkswirtschaft, den USA, ganz schön Konkurrenz. Und so kann sich natürlich so eine Machtsituation auch kippen. Genauso könnte die dritte Welt sozusagen irgendwann vielleicht mal zur ersten Welt werden. Das kann ja keiner sagen. Ich sag mal so, Überbevölkerung, dass wirklich dann, selbst wenn man die neuen Sachen dann erfunden hat, der Verbrauch dann immer noch weiter nach oben geht und dann irgendwann einfach zu viele Menschen hier sind, dass man dann wahrscheinlich irgendwie auf einen anderen Planeten muss oder so. Aber das wird noch dauern. Also ich hoffe es zumindest. Aber das wäre ja auch, vielleicht denkt der Mensch dann auch wieder um. Und dann werden andere Sachen wieder wichtiger. Theater. Kunst. Das war die 22 Uhr Ausgabe der Nachrichten. Gute Nacht. Sensibilisierung der Menschen ist ganz wichtig. Ja, diese ganze Ignoranz der Leute muss verschwinden. Also darüber, was mir ist egal, was in 10 Jahren passiert oder wenn ich tot bin, wie die Welt dann aussieht. Das muss verschwinden aus den Köpfen. Die Schulbildung muss einfach geändert werden. Also man muss in Grundschulen schon die richtigen Fächer finden, die richtigen Exkursionen machen, meinetwegen auf irgendwelche Abfallbehandlungsanlagen gehen mit den Kleinen, mit den 7-Jährigen oder so. Das ist verdammt wichtig, einfach um dieses Bewusstsein zu öffnen. Wenn wir langsam so einen Wertewechsel schaffen zu vollziehen, dann können wir trotzdem ein wirtschaftliches System haben, was wächst, in Anführungsstrichen. Aber wo es nicht nur um monetären Wachstum geht, wo es nicht nur darum geht, hey, ich habe jetzt noch mehr Geld verdient, mein Unternehmen hat jetzt 30% Marktanteil gewonnen, sondern der hat was geschaffen, da können 30.000 Leute von ohne was zu tun Strom haben ein Jahr lang oder was weiß ich. Keine Technik mehr herausbringen, zum Beispiel, weil es wird immer neue Sachen erfunden und ich finde, es soll einfach so bleiben, wie es ist. So leben wir auch glücklich. Wir brauchen eigentlich nichts mehr. Keine neue Technik mehr. Einfach so leben wir jetzt. Ich bin davon überzeugt, dass sich der Wald bei mir um die Ecke zu Hause, dass der sich nicht reduzieren wird und dass die Natur auch wertgeschätzt wird, auch die sozusagen nebenan. Also ich bin optimistisch. Ich bin mir sicher, dass meine Kinder es noch besser haben werden. Weniger Manipulation hoffentlich, weniger Konsum, sondern eher einfach leben, so wie man es für sich richtig macht, so wie man es für sich als richtig empfindet. Ich kenne das nicht, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht da ist, dass Krieg ist. Diese Erfahrungen fehlen mir völlig. Vielleicht entwickelt sich daher irgendwie ein Optimismus. Es war ja noch nie anders. Wir müssen auch stärker Möglichkeiten schaffen, dass auch junge Leute in eine gewisse Verantwortung kommen, dass junge Leute zu Wort kommen und dass sie merken, dass, wenn sie zu Wort kommen, sich etwas dadurch verändern kann. Da muss man die Chancen vielleicht durch Jugendparlamente oder so Sachen, die muss man enorm ausbauen. Also eigentlich finde ich es sehr spannend. Die meiste Zeit glaube ich eigentlich daran, dass Menschen immer mehr selber mitbestimmen dürfen, mitgestalten dürfen, dass es eine basisdemokratischere Gesellschaft wird. Dass ich irgendwie einen Weg finde, auch sowohl mein eigenes Leben zufriedenstellend und ruhig zu führen, als auch mitgestalten und was für andere Menschen tun zu können. Und dass das ein nettes Miteinander wird. Es gibt natürlich auch Tage, wo man das Ganze ein bisschen negativer sieht. Klüger werden. Einfach klüger werden. Any minute now. Is coming in. I'll keep checking the horizon. And I'll stand on the bow and feel the waves come crashing. Experten der Zukunft über die Möglichkeiten von morgen. Ein Feature von Nora Bau. Es wirkten mit Anne, Daniela, Fatih, Felix, Henning, Jan, Lucy, Marco, Markus, Manus, Merve, Mike, Mirjam, Patrick, Raoul, Sebastian und Sarah. I'm waiting for my real life to begin. Es sprachen Anne Müller und Henning Jung. And I woke today. Suddenly nothing happened. Technische Realisation Angelika Bruchhaus und Wolfgang Rixius. I slew the dragon and down this beaten path. Regie Nora Bauer. Up this cobbled lane. Redaktion Sabine Küchler. Walking in my old footsteps once again. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.